Moin Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Joggler66, Hour of the Truth, Stunde der Wahrheit. Dies ist eine weitere Lesung aus dem fantastischen Buch von Alexander Hislop aus den 1850er Jahren von Babylon nach Rom. Und wir befinden uns im zweiten Abschnitt des siebten und letzten Kapitels des Buches auf Seite 221. Und dieser Abschnitt 2 heißt »Das Tier aus dem Meer«. Heute schreiben wir den 18. August 2016. Ich weiß nicht, wann ich dieses Video hochlade, also das ist dann ein bisschen Information an der Seite für euch. Jedenfalls habe ich heute im Laufe des Tages das Buch durchgelesen und vor allen Dingen die Schlussfolgerung. Und ich möchte nur jedem anraten, der diese Lesung bis jetzt verfolgt hat und sicherlich jedem, der sie nicht verfolgt hat, das Video, wenn ich die Schlussfolgerung lese, nicht zu verpassen. Das ist die Quintessenz des ganzen Buches, das kann ich euch sagen. Ich war wirklich sehr beeindruckt. Ich war sogar so beeindruckt, dass ich mir sagte, gut, ich habe das Buch ja auch von ihm in Englisch, da heißt es The Two Babylons. Und ich werde sogar von dem englischen Buch nur die Schlussfolgerung mal lesen, in Englisch dann halt, weil das auch für sich alleine stehen kann. Ich werde dann damit vielleicht das mit reintun in meine Abspielliste. Die heißt Babylon Mystery Religion, für diejenigen, die das mitverfolgt haben. Das ist ja ein Buch, das zum großen Teil auf Alexander Hislops Untersuchungen in diesem Buch basiert. Und da freue ich mich schon drauf, auch das in Englisch bringen zu können, weil das ist wirklich ein echter Hammer, diese Schlussfolgerung. Aber gut, jetzt sind wir erstmal zunächst bei dem Tier aus dem Meer. Das nächste Tier, das uns vorgeführt wird, ist das Tier aus dem Meer. In Offenbarung 13, Vers 1, Zitat, »Ich stand auf dem Sand des Meeres, und ich sah aus dem Meer ein Tier aufsteigen«, Ende Zitat, schreibt Johannes. »Die sieben Häupter und zehn Hörner auf diesem Tier wie auf dem großen Drachen zeigen, dass diese Macht im Wesentlichen dasselbe Tier ist, aber aufgrund der Umstände einer Veränderung erlegen ist.« Im alten babylonischen System, also nicht der Bibel, im alten babylonischen System folgte nach der Verehrung des Feuergottes rasch die Verehrung des Gottes des Wassers oder des Meeres. Wie die Welt früher Gefahr lief, verbrannt zu werden, lief sie jetzt ähnlich Gefahr, überschwemmt zu werden. In der mexikanischen Geschichte heißt es, dass es tatsächlich so geschah. Zuerst sei sie durch Feuer zerstört worden und dann durch Wasser. Die Druidenmythologie liefert den gleichen Bericht, denn die Barden bestätigen, dass auf den furchtbaren Feuersturm, der die Erde in zwei spaltete, rasch das Zerbersten des Lionsees folgte, so dass die Gewässer des Abgrunds hervorschossen und, Zitat, überschütteten die ganze Welt, Ende Zitat. In Griechenland stoßen wir auf exakt die gleiche Geschichte. Diodorus Siculus erzählt aus seiner frühen Zeit, Zitat, ein Ungeheuer namens Ägides, das Flammenspie, erschien in Phrygien. Der sich von dort entlang des Taurusberges ausbreitende Brand brannte alle Wälder bis hin nach Indien nieder, wendete dann, fegte über die Wälder des Libanongebirges und breitete sich bis nach Ägypten und Afrika aus. Schließlich wurde ihm durch Minerva Einhalt geboten. Die Phrygier erinnerten sich gut an diesen Brand und die Flut, die darauf folgte. Ende Zitat. In der Fabel von der Wandlung des Cygnus spielt auch Ovid deutlich auf die gleiche Tatsache der rasch auf die Feueranbetung folgenden Wasserverehrung an. Er beschreibt, wie der König Cygnus, ein anhänglicher Freund Phaetons und folglich der Feuerverehrung, nach dem Tod seines Freundes das Feuer hasste und sich aus Furcht zu dem entgegengesetzten Element Wasser hinwendete, so dass er in einen Schwan verwandelt wurde. In Indien hat die große Überschwemmung, die einen so auffallenden Platz in seiner Mythologie einnimmt, offensichtlich die gleiche symbolische Bedeutung, wenn auch die Geschichte Noahs damit vermischt ist. Denn während dieser Flut wurden die verlorenen Fäden, die heiligen Bücher, durch den großen Gott in Gestalt eines Fisches wiedergefunden. Der Verlust der Fäden hatte offensichtlich zu jener Zeit schrecklichen Unglücks für die Götter stattgefunden, als nach den Puranern ein großer Feind dieser Götter namens Durgu, Zitat, abschaffte alle religiösen Zeremonien. Die Brahmanen gaben aus Angst das Lesen des Feder auf. Das Feuer verlor seine Energie und die erschreckten Sterne entzogen sich den Blicken. Ende Zitat. Mit anderen Worten, als Götzendienst, Feueranbetung und die Verehrung des Himmelsheeres unterdrückt worden waren. Wenn wir uns an Babylon selbst wenden, stoßen wir auch dort im Wesentlichen auf den gleichen Bericht. Bei Berosus wird gesagt, dass die Flut nach der Zeit des Alorus kommt, des Feuergottes, also Nimrods, was zeigt, dass auch dort diese Flut symbolisch war. Aus dieser Flut nun tauchte Dagon auf, der Fischgott bzw. Gott des Meeres. Die Herkunft der Verehrung Dagons, wie sie von Berosos dargelegt wird, gründet sich auf eine Legende. In einer Zeit der fernen Vergangenheit, als die Menschen in Barbarei versunken waren, kam ein Tier namens Oannes aus dem Roten Meer, dem Persischen Golf, auf, halb Mensch, halb Fisch, das die Babylonier zivilisierte, sie die Künste und Wissenschaften lehrte und sie in Politik und Religion unterwies. Hier möchte ich nochmal gerne auf die Lesung des Johannesfestes in Erinnerung rufen, wo dieser Zusammenhang von Oannes mit Johannes und Wasser ja bereits erklärt wurde. Nun, die Verehrung Dagons wurde durch eben die Beteiligten eingeführt, Nimrod natürlich ausgenommen, die zuvor die Welt zur Feuerverehrung verführt hatten. In den geheimen Mysterien, die dann begannen, versuchten sie, während sie zunächst zweifellos die größte Abneigung gegenüber der vorgeschriebenen Feueranbetung bekundeten, ihren Einfluss und ihre Macht durch dramatische Darstellung der furchtbaren Szenen der Sintflut wiederzuerlangen, bei welchen Noah als Dagon bzw. Fischgott eingeführt wurde. Szenen, an denen die gesamte Menschheitsfamilie ganz bestimmt tiefes Interesse verspürte, sowohl von der Natur des Ereignisses her, als auch von ihrer gemeinsamen Verbindung zu dem zweiten Vater der Menschheit. Die Erfinder dieser Mysterien merkten, wenn es ihnen nur gelänge, die Menschen in irgendeiner Form zum Götzendienst zurückzuführen, konnten sie diesen Götzendienst bald so gestalten, dass sie im Wesentlichen eben das System wiederherstellen konnten, das abgeschafft worden war. So geschah es. Sobald der Weg dafür bereitet war, dass Tammuz als jemand eingeführt wurde, der sich selbst zum Wohle der Menschheit töten ließ. Es wurde ein Unterschied gemacht zwischen guten und bösen Schlangen. Die eine Art wurde als die Schlange des Agathodämon dargestellt, der guten Gottheit, die andere als die Schlange des Kakodämon, der bösen Gottheit. So war es ein leichtes, die Menschen schrittweise dahin zu führen, dass sie glaubten, obwohl alles den gegenteiligen Anschein hatte, dass Tammuz nicht der Patron der Schlangenverehrung in einem bösen Sinne war, sondern in Wirklichkeit der große Feind von Apophis, der großen bödartigen Schlange, die der Menschheit das Glück neidete und dass er tatsächlich der Same der Frau war, der den Kopf der Schlange zermalmen sollte. Durch die Seelenwanderung war es genauso einfach, Nimrod und Noah miteinander gleichzustellen und die Sache so darzustellen, als habe sich der große Patriarch in der Person dieses seines Lieblingsnachkommens gnädig dazu herabgelassen, als Dagon wieder Fleisch zu werden und der Menschheit die Segnungen zurückzubringen, die sie verloren hatte, als Nimrod getötet wurde. Es ist sicher, dass Dagon in den chaldäischen Mysterien, wo immer sie auch etabliert waren, mit Eigenschaften verehrt wurde, die sowohl dem einen als auch den anderen darstellten. Im vorangegangenen System geschah die Reinigung hauptsächlich durch Feuer. Jetzt mussten die Menschen durch Wasser gereinigt werden. Damals begann die Lehre der Wiedergeburt in der Taufe, verbunden mit dem Gang Noahs durch das Wasser der Sintflut, wie bereits gesagt. Damals begann die Verehrung heiliger Quellen, heiliger Seen, heiliger Flüsse, die überall dort vorkommt, wo es solche auf der Welt gibt. Man kann sie nicht nur unter den Parsen finden, die zusammen mit der Feueranbetung auch das Tsereparankart verehren, das Kaspische Meer, und unter den Hindus, die das reinigende Wasser des Ganges verehren und für die es eine Fahrkarte für den Himmel bedeutet, ihre sterbenden Verwandten in seinem Strom untergehen zu lassen. Sondern sie zeigt sich mit voller Kraft heutigen Tages im päpstlichen Irland, in der allgemeinen Verehrung heiliger Quellen und den jährlichen Pilgerzügen zum Loch Derg, um die Sünde in diesem gesegneten Wasser abzuwaschen, und herrscht auch offenkundig unter uns selbst in dem volkstümlichen Aberglauben an Hexen, was man aus dem wohlbekannten Vers von Burns heraushört. Zitat: Einen reißenden Strom wagten sie nicht zu überqueren. Ende Zitat. So viel zur Verehrung des Wassers. Zusammen mit der Wasserverehrung wurde jedoch bald die alte Feuerverehrung wieder mit einbezogen. In den Mysterien waren beide Arten der Reinigung miteinander verbunden. Obwohl man die Wassertaufe für erneuernd hielt, wurde doch die Reinigung durch Feuer immer noch für unerlässlich gehalten Und lange Zeit nachdem die Tauferneuerung eingeführt worden war, ließ man immer noch die Kinder für Moloch durchs Feuer gehen. Nun, wir müssen noch mal kurz auf den Namen Tammuz eingehen hier. Der Name Tammuz, der auf Nimrod oder Osiris angewendet wurde, war gleichbedeutend mit Aloris oder dem Feuergott und scheint ihm als den Rosenreiniger durch Feuer verliehen worden zu sein. Tammuz wird abgeleitet von Tam, vollenden, und Mus, Feuer, und bedeutet vollender Feuer oder vollendendes Feuer. Auf diese Bedeutung des Namens sowie auf die Eigenschaft Nimrods als Vater der Götter spielt der zoroastrische Vers an, in dem es heißt, Zitat, alle Dinge sind die Frucht eines Feuers. Der Vater vollendete alle Dinge und übergab sie dem zweiten Geist, den alle Menschenvölker den ersten nennen. Ende Zitat. Hier wird erklärt, dass Feuer der Vater von allem ist, denn es heißt, dass alle Dinge seine Frucht sind, und so wird es auch der Vollender aller Dinge genannt. Der zweite Geist ist offensichtlich das Kind, das Nimrods Bild als Gegenstand der Verehrung verdrängte. Und doch hielt man die Tätigkeit von Nimrod als dem ersten der Götter und Feuergott für unerlässlich dafür, den Menschen zu vollenden. Daher kommt mit Sicherheit die Notwendigkeit des Feuers am Ort der Läuterung, um die Seelen der Menschen am Ende zu vollenden und sie von all den Sünden zu reinigen, die sie mit sich in die unsichtbare Welt genommen haben. Also, mit anderen Worten, eine Erklärung des Fegefeuers haben wir hier. Diese doppelte Reinigung durch Feuer und Wasser wurde in Mexiko von den Anhängern Wotans und auch allgemein von den alten heidnischen Römern praktiziert. Nun, Alexander geht hier in eine kleine Fußnote rein, die ich euch sicher nicht vorenthalten möchte. Nachdem ich durch strikte Induktion von Indizienbeweisen zu der Schlussfolgerung gelangt war, dass die Reinigung durch Feuer von der Feuerverehrung des Adon oder Tammuz abgeleitet wurde und dass die durch Wasser einen Bezug hatte zu Noahs Sintflut, war es nicht wenig interessant für mich, eine ausdrückliche Aussage bei Ovid zu finden, dass so der eigentliche Glaube in Rom zu seinen Tagen aussah. Er erwähnt in dem Abschnitt, auf den sich obiges Zitat bezieht, verschiedene fantasievolle Gründe für die zweifache Reinigung durch Feuer und Wasser und schließt dann, Zitat, was mich betrifft, ich glaube es nicht. Es gibt jedoch einige, die sagen, dass das eine Phaetons gedenken soll und das andere der Flut von Deukalion. Ende Zitat. Wenn es jedoch jemand immer noch für unwahrscheinlich halten sollte, dass die Verehrung Noahs in der alten Welt mit der Verehrung der Himmelskönigin und ihres Sohnes vermischt werden konnte, so möge er seine Augen öffnen und schauen, was heute, 1856, in Italien hinsichtlich der Verehrung dieses Patriarchen und der römischen Himmelskönigin stattfindet. Folgender Abschnitt, der mir freundlicherweise von Lord John Scott zugesandt wurde und die auf diesen Seiten vorgelegten Ansichten bestätigt, erschienen im Morning Herald vom 26. Oktober 1855. Zitat: Gebet eines Erzbischofs an den Gebet eines Erzbischofs an den Patriarchen Noah. Papsttum in Turin. In mehreren aufeinanderfolgenden Jahren wurde die Weinernte in der Toskana infolge der herrschenden Krankheit fast völlig zerstört. Der Erzbischof von Florenz kam auf die Idee, dieser Plage Einhalt zu gebieten, indem Gebete nicht an Gott, sondern an den Patriarchen Noah gerichtet werden, und er veröffentlichte soeben eine Sammlung von 8 Modellen von Bittgebeten, die an diese berühmte Persönlichkeit des alten Bundes gerichtet sind. »Heiligster Patriarch Noah«, lautet eines dieser Gebete, »der du dich selbst darauf verwendetest, in deiner langen Laufbahn Wein anzubauen«, und die Menschheit mit diesem kostbaren Getränk zu erfreuen, das den Durst lindert, die Kraft wiederherstellt und unser aller Geist belebt, lasse dich herab, unseren Wein anzusehen, den wir nach deinem Vorbild bisher angebaut haben. Und während du siehst, wie er durch diese verheerende Heimsuchung ermattet und vernichtet wird, die Frucht vor der Weinlese zerstört, als harte Strafe für viele Lästerungen und andere schwerwiegende Sünden, die wir begangen haben, erbarme dich unser und wirf dich vor dem erhabenen Thron Gottes nieder, der seinen Kindern die Früchte der Erde und eine Fülle an Korn und Wein versprochen hat. Flehe ihn in unserem Namen an. Versprich ihm in unserem Namen, dass wir mit der Hilfe der göttlichen Gnade die Wege des Lasters und der Sünde verlassen werden. dass wir nicht länger seine heiligen Gaben missbrauchen, sondern gewissenhaft sein heiliges Gesetz und das unserer heiligen Mutter, der katholischen Kirche, halten werden. Und so weiter. Ende Zitat. Die Sammlung endet mit einem neuen Gebet an die Jungfrau Maria, die mit folgenden Worten angerufen wird. Zitat. O unbefleckte Maria, sieh unsere Felder und Weingärten an. Und sollten wir in deinen Augen eine so große Gunst verdienen, so halte doch, wir flehen dich an, diese furchtbare Plage auf, welche, wegen unserer Sünden verhängt, unsere Felder unfruchtbar macht und unsere Reben der Ehre der Weinlese beraubt. Und so weiter. Ende Zitat. Das Werk enthält eine Verzierung mit einer Darstellung des Patriarchen Noah, wie er den Vorsitz der Tätigkeiten der Weinlese führt, sowie eine Bekanntmachung des Erzbischofs, die all jenen 40 Tage Ablass gewährt, die die betreffenden Gebete fromm aufsagen. So gelesen in der Christian Times. Hinsichtlich solch krassen Heidentums mag der bereits erwähnte edle Lord mit Recht bemerken, dass hier gewiss die Weltzeit zurückgedreht und die Verehrung des alten Gottes Bacchus unmissverständlich wiederhergestellt wurde. Bacchus, allgemein ja bekannt als Gott des Weines. Und die Krankheit, diese Rebenkrankheit, die hier beschrieben ist, das nennt man die Reblaus, die am Ende des 19. Jahrhunderts fast, ich glaube, 90% der weltweiten Weingärten mehr oder weniger zerstört hat. Nun fahren wir fort. Im Lauf der Zeit wurde fast überall in der gesamten heidnischen Welt sowohl die Feuer- als auch die Schlangenverehrung Nimrods, die abgeschafft worden war, in neuer Form wieder eingeführt, mit all ihren alten und vielen neuen zusätzlichen Gräueln. Nun, als seine Verehrung wieder fest hergestellt und jede schwierige Opposition unterdrückt worden war, wurde dieser Gott des Meeres auch als der große Kriegsgott angebetet, der, wenn er auch zum Wohl der Menschheit gestorben war, jetzt, da er wieder erstanden, absolut unbesiegbar war. Zum Gedenken dieser neuen Inkarnation wurde, wie bereits festgestellt, der 25. Dezember, also Weihnachten, im heidnischen Rom als Natalis Solis Invicti gefeiert, als Geburtstag der unbesiegten Sonne. Wir haben auch festgestellt, dass selbst der Name des römischen Kriegsgottes der Name Nimrods ist, denn Mars und Marvors, die beiden bekannten Namen des römischen Kriegsgottes, sind offensichtlich genau die römischen Formen des chaldäischen Mar oder Mavor, das Aufrühre bedeutet. Die Griechen wählten Ariok oder Arius zu ihrem Kriegsgott, den Enkel Nimrods. So furchtbar und unbesiegbar war Nimrod, als er als Dagon das Tier aus dem Meer wieder in Erscheinung trat. Liest man den Text in Offenbarung 13, Vers 3, wird man exakt dasselbe feststellen. Zitat: Und ich sah einen seiner Köpfe wie zum Tode geschlachtet. Und seine Todeswunde wurde geheilt, und die ganze Erde staunte hinter dem Tier her. Und sie beteten den Drachen an, weil er dem Tier die Macht gab, und sie beteten das Tier an und sagten, wer ist dem Tier gleich, und wer kann mit ihm kämpfen? Ende Zitat. Dies ist natürlich nur als heidnische Version der Bibelauslegung zu verstehen, ebenso wie die zu Anfang angeführte Erklärung der Wasser, möchte ich da nochmal eben zufügen. Nun, derartig ist in allen Hinsichten die Analogie zwischen der Sprache der Prophetie und dem alten babylonischen Typus, womit Alexander hier das eben von mir Gesagte bestätigt. Finden wir nun in der religiösen Geschichte des Römischen Reichs nach dem Fall des alten Heidentums in diesem Reich etwas, das dem entspricht? Ja, und zwar in jeder Hinsicht. Kaum war das Heidentum gesetzmäßig abgeschafft, das ewige Feuer der Vesta erloschen und die alte Schlange vom Thron der Macht gestoßen, wo sie so lange sicher gesessen hatte, als sie mit den stärksten Mitteln versuchte, ihren Einfluss und ihre Autorität wiederzugewinnen. Da sie der Meinung war, dass Verfolgung der Christenheit als solcher jetzt nicht die Gemeinde zerstören würde, die durch die mit der Sonne bekleidete Frau symbolisiert wurde, schlug sie einen anderen Kurs ein, wie wir in Offenbarung Kapitel 12, Vers 15 lesen. Zitat: Und die Schlange warf aus ihrem Mund Wasser, wie einen Strom, hinter der Frau her, um sie mit dem Strom fortzureißen. Ende Zitat. Das Symbol hier ist sicher höchst bemerkenswert. Wenn dies der Feuerdrache war, hätte man erwarten sollen, dass hier gemäß volkstümlicher Sagen gesagt würde, dass er Feuer hinter der Frau herspie. Aber dem ist nicht so. Er schleuderte vielmehr einen Wasserstrom aus seinem Mund. Was könnte das bedeuten? Da das Wasser aus dem Mund des Drachen kam, muss das Leere bedeuten, und zwar natürlich falsche Leere. Aber gibt es nichts Bestimmteres als das? Ein einziger Blick auf den alten babylonischen Typus zeigt, dass das aus dem Mund der Schlange geworfene Wasser das Wasser der Tauferneuerung sein muss. Genau zu jener Zeit nun, als das alte Heidentum unterdrückt war, drohte die Lehre der Erneuerung des Menschen durch die Taufe, die schon vorher in der christlichen Gemeinde am Wirken war, sich wie eine Flut über die Fläche des Römischen Reiches auszubreiten. Es gibt für die Zeit von 360 nach Christus bis zur Zeit des Kaisers Justinians um 550 den Nachweis, sowohl für die Verkündigung dieser Lehre als auch dafür, wie tief sie schließlich in die bekennenden Christen ergriffen hatte. Genau zu dieser Zeit begann man, unseren Herrn Jesus Christus allgemein als Ichthys zu nennen, das heißt Fisch. Offensichtlich, um ihn mit Darkon gleichzustellen. Ab Ende des 4. Jahrhunderts wurde gelehrt, dass der im Taufstein gewaschen worden war, dadurch wiedergeboren und so rein wie unberührter Schnee geworden war. Diese Flut ging nicht nur aus dem Munde Satans hervor, der alten Schlange, sondern aus dem Munde dessen, der schließlich von den Heiden Roms als sichtbares Haupt des alten römischen Heidentums anerkannt war. Als die römische Feuerverehrung unterdrückt war, wurde wie gesagt das Amt des Pontifex Maximus, des Haupts dieses Heidentums, abgeschafft. Das war die tödliche Verwundung des Kopfes des feurigen Drachen. Kaum hatte jedoch dieser Kopf seine tödliche Wunde empfangen, als sie wieder heil zu werden begann. Innerhalb weniger Jahre, nachdem der heidnische Titel des Pontifex abgeschafft worden war, wurde er wiederhergestellt, und zwar durch eben den Kaiser, der ihn abgeschafft hatte, und wurde mit allen ihn umgebenden heidnischen Assoziationen dem Bischof von Rom verliehen, der von dieser Zeit an der große Mittelsmann wurde, der über das bekennende Christentum zuerst die verderbliche Lehre der Taufwiedergeburt und dann all die anderen aus dem alten Babylon stammenden Lehren des Heidentums brachte. Als dieser heidnische Titel dem römischen Bischof verliehen wurde, geschah dies nicht nur als leerer Ehrentitel, sondern als ein Titel, mit dem ungeheure Macht verbunden war. Der Autorität des Bischofs von Rom in dieser neuen Eigenschaft als Pontifex wurden, während ihm 5 oder 7 andere Bischöfe als Ratgeber beigeordnet wurden, Bischöfe und sogar Metropoliten fremder Kirchen über ausgedehnte Gebiete des Westens unterworfen, in Gallien nicht minder als in Italien, und denen, die sich weigerten, sich seinen pontifikalen Entscheidungen zu unterwerfen, wurden Staatsstrafen auferlegt. Groß war die Gefahr für die Sache der Wahrheit und Gerechtigkeit, als der römische Bischof durch kaiserliche Autorität mit solcher Macht bekleidet wurde, noch dazu ein Bischof, der sich so bereitwillig der Verbreitung falscher Lehre hingab. So furchtbar die Gefahr jedoch war, die wahre Gemeinde, die Braut, des Lammes Frau, zumindest was die Gemeinde innerhalb der Grenzen des westlichen Reiches betrifft, wurde wunderbar davor geschützt. Diese Gemeinde wurde eine Zeit lang von der Gefahr verschont, nicht allein durch die Festungen der Berge, in welchen viele ihrer treuen Glieder Zuflucht fanden, wie zum Beispiel Jovinian, Vigilantius, die Waldenser und ähnliche Gläubige, die durch die Wildnis der kottischen Alpen und anderer abgelegener Gebiete Europas, sondern auch in nicht geringem Maße durch ein außerordentliches Eingreifen der göttlichen Vorsehung zu ihren Gunsten. Auf diesen Eingriff nimmt der Text in Offenbarung Kapitel 12, Vers 16 Bezug. Zitat: Die Erde öffnete ihren Mund und verschlang den Strom, den der Drache aus seinem Mund warf. Ende Zitat. Was ist mit dem Symbol der Erde, die ihren Mund öffnete, gemeint? Wenn in der Natur die Erde ihren Mund öffnet, gibt's ein Erdbeben. Und ein Erdbeben in der Bildersprache der Offenbarung bedeutet eine große politische Erschütterung, wie allseits anerkannt. Wenn wir nun die Geschichte der betreffenden Zeit untersuchen, stellen wir fest, dass die Tatsachen exakt mit diesem vorgezeichneten Bild übereinstimmen. Bald nachdem der Bischof von Rom, nämlich Pontifex, wurde und als solcher so eifrig begann, das Heidentum in die Gemeinde zu bringen, begannen jene politischen Erschütterungen im bürgerlichen Reich Roms, die nicht mehr weichen sollten, bis die Struktur dieses Reiches aufgebrochen war und es zerfiel. Daher hätte die geistliche Macht des Papsttums in allen Ländern des Westens fest gegründet sein können, lange bevor es tatsächlich so war. Natürlich war sofort, nachdem Damasus, der römische Bischof, seine pontifikale Macht empfing, der vorhergesagte Abfall, den wir im ersten Brief Timotheus, Kapitel 4, Vers 3 lesen können, Zitat, die verbieten zu heiraten und Speisen zu genießen, welche doch Gott geschaffen hat, damit sie von den Gläubigen und denen, welche die Wahrheit erkennen, mit Danksagung gebraucht werden. Ja? Jedenfalls, was Rom betraf, weit verbreitet und entwickelt. Also ich lese den Satz nochmal eben ohne das Zitat, dass das ein bisschen deutlicher ist. Natürlich war sofort, nachdem Damasus, der römische Bischof, seine pontifikale Macht empfing, der vorhergesagte Abfall, jedenfalls was Rom betraf, weit verbreitet und entwickelt. Dann war es den Männern verboten zu heiraten und ihnen wurde geboten, sich von Speisen zu enthalten. Mit einer falschen Lehre von der Sünde wurde dann auch eine falsche Heiligkeit eingeprägt und die Menschen wurden dazu verleitet zu glauben, dass alle Getauften notwendigerweise wiedergeboren waren. Wäre das Weströmische Reich unter einem staatlichen Haupt geblieben und von diesem getragen worden, der Bischof von Rom hätte sehr bald alle Teile dieses Reiches mit der heidnischen Verfälschung infiziert, die zu verbreiten er sich offensichtlich vorgenommen hatte. In Anbetracht der Grausamkeit, mit der Jovinian und all diejenigen, die sich den heidnischen Lehren bezüglich Ehe und Enthaltsamkeit widersetzten, durch den Pontifex von Rom im Schutz der kaiserlichen Macht behandelt wurden, kann man sich leicht denken, wie ernst die Folgen für die Sache der Wahrheit im Westreich gewesen wären, wäre es dieser Schlange erlaubt gewesen, ihrem natürlichen Lauf weiterhin zu folgen. Doch nun trat der große Herr der Gemeinde dazwischen. Der Aufstand der Goten und die Plünderung Roms durch Alarik den Goten im Jahre 410 versetzten dem römischen Reich den Schlag, der 476 auf seine vollständige Auflösung und die Auslöschung der kaiserlichen Macht hinauslief. Obwohl in der Ausübung der zuvor eingeführten Politik der Bischof von Rom im Jahr 445 formell durch einen kaiserlichen Erlass als Haupt aller Kirchen des Westens anerkannt und allen Bischöfen geboten wurde, alles, was der Bischof von Rom anzuordnen oder zu erlassen geruhen würde, als Gesetz zu halten und zu beachten, machten die Erschütterungen des Reiches und die bald darauf folgende Auslöschung der kaiserlichen Macht als solcher in großem Maße die verheerenden Auswirkungen dieses Erlasses zunichte. Dass die Erde ihren Mund öffnete, mit anderen Worten, dass das römische Reich in so viele unabhängige Staaten zerfiel, war also von Vorteil für die wahre Religion und verhinderte, dass sich die Flut von Irrtum und Verderbnis, die ihre Quelle in Rom hatte, so schnell und so weit verbreitete, wie sie es sonst getan hätte. Da der unterschiedliche Wille der verschiedenen Länder an die Stelle des einen Willens des Kaisers trat, auf welchen sich der oberste Priester stützte, war der Einfluss dieses Priesters im Großen und Ganzen neutralisiert. Unter diesen Umständen, so sagt Gisela im Hinblick auf den Einfluss Roms in den verschiedenen Königreichen, in die das Reich aufgeteilt war, konnten die Päpste nicht direkt in kirchliche Angelegenheiten eingreifen und ihre Verbindung zu der etablierten Kirche des Landes hing völlig von der königlichen Gunst ab. Schließlich überwand das Papsttum die Auswirkungen des Erdbebens und die Königreiche des Westens wurden von dieser Flut des Irrtums verschlungen, die aus dem Mund des Drachen kam. Doch der Sturz der kaiserlichen Macht, die so eifrig den geistlichen Despotismus Roms stürzte, schenkte der wahren Gemeinde im Westen eine verlängerte Zeit verhältnismäßiger Freiheit, die sie andernfalls nicht gehabt haben könnte. Das Frühmittelalter wäre früher gekommen und die Finsternis wäre tiefer gewesen, ohne die Goten und Vandalen und die politischen Erschütterungen, die ihre Einbruchbewegungen begleiteten. Sie kamen auf, um eine abfallende Gemeinschaft zu geißeln und nicht, um die Heiligen des Höchsten zu verfolgen, wenn diese auch gelegentlich unter dem allgemeinen Elend gelitten haben mögen. Man kann die Hand der Vorsehung deutlich darin erkennen, dass in einem so kritischen Augenblick die Erde ihren Mund öffnete und der Frau half. Kehren wir jedoch zurück zu der denkwürdigen Zeit, als dem Bischof von Rom der päpstliche Titel verliehen wurde. Die Umstände, unter welchen dieser heidnische Titel Papst Damasus verliehen wurde, waren dergestalt, dass sie für den Glauben und die Rechtschaffenheit eines viel besseren Mannes als ihn reichlich quälend gewesen wären. Obwohl das Heidentum rechtlich im Weströmischen Reich abgeschafft war, wucherte es in der Stadt der Sieben Hügel noch dermaßen, dass Hieronymus, der Rom gut kannte, zu dieser Zeit über die Stadt schreibt, dass sie die Kloake allen Aberglaubens ist. Die Folge war, dass der kaiserliche Erlass zur Abschaffung des Heidentums, während er überall sonst im ganzen Reich beachtet wurde, in Rom selbst weitgehend ein toter Buchstabe war. Symmachus, der Präfekt der Stadt, die höchsten Patrizierfamilien sowie die Volksmassen waren der alten Religion fanatisch ergeben und daher erachtete es der Kaiser als nötig, trotz des Gesetzes den Götzendienst der Römer stillschweigend zu dulden. Wie stark die Macht des Heidentums in der kaiserlichen Stadt war, selbst nachdem die Feuer der Vestler erloschen und den Vestalinnen die Unterstützung des Staates entzogen war, kann man aus folgenden Worten Gibbons erkennen. Zitat: Die Statue und der Altar Victorias wurden tatsächlich aus dem Senatshaus entfernt. Doch der Kaiser verschonte die Statuen der Götter, die in der Öffentlichkeit standen. 422 Tempel oder Kapellen blieben noch, um die Frömmigkeit des Volkes zu befriedigen, und in jedem Stadtteil Roms wurde das Empfinden der Christen durch den Rauch von Götzenopfern verletzt. Ende Zitat. So stark war das Heidentum in Rom, selbst nachdem die staatliche Unterstützung um 376 entzogen wurde. Doch wir wollen nur 50 Jahre weitergehen und sehen, was daraus geworden ist. Die Bezeichnung Heidentum ist fast völlig verschwunden. Dergestalt, dass der jüngere Theodosius in einem 423 nach Christus herausgegebenen Erlass die Worte benutzte, Zitat, die Heiden, welche bleiben, obwohl wir jetzt glauben mögen, dass es keine gibt, Ende Zitat. Die Worte Gibbons dazu sind sehr treffend. Während er voll anerkennt, dass ungeachtet der kaiserlichen Gesetze gegen das Heidentum den Fanatikern die Leichtgläubigkeit die Fabeln Ovids annahmen und die Wunder des Evangeliums halsstarrig verwarfen, keine besondere Bedrängnisse auferlegt wurden, drückt er seine Überraschung über die Geschwindigkeit aus, mit der sich der Umschwung unter den Römern vom Heidentum zum Christentum vollzog. Der Untergang des Heidentums, sagt er, und ergibt den Zeitraum von 378, dem Jahr, in dem der Bischof Roms Pontifex wurde, bis 395 nach Christus an. Zitat: Zur Zeit des Theodosius ist vielleicht das einzige Beispiel für die Ausmerzung eines alten und volkstümlichen Aberglaubens und mag es daher verdienen, als ein einzigartiges Ereignis in der Geschichte menschlichen Denkens betrachtet zu werden. Ende Zitat hier. Nachdem er die hastige Konvertierung des Senats erwähnt hat, fährt er fort, Zitat, das erbauliche Beispiel der anizianischen Familie in der Annahme des Christentums wurde bald vom Rest des Adels nachgeahmt. Die Bürger, die von ihrem eigenen Gewerbe lebten und die breite Masse, die durch die öffentliche Großzügigkeit unterstützt wurde, füllten die Kirchen des Lateran und Vatikan mit einer unaufhörlichen Menge frommer Neubekehrter. Die Erlasse des Senats, die die Verehrung von Götzen ächteten, wurden durch die allgemeine Zustimmung der Römer ratifiziert. Die Pracht des Kapitols wurde entstellt und die einzelnen Tempel wurden der Zerstörung und der Schande preisgegeben. Rom unterwarf sich dem Joch des Evangeliums. Die Generationen, die in der Welt nach der Verkündigung kaiserlicher Gesetze aufkamen, wurde von der katholischen Kirche angezogen Und so schnell und doch so sanft war der Fall des Heidentums, dass nur 28 Jahre nach dem Tod von Theodosius des Älteren die kleinen und schwachen Spuren für das Auge des Gesetzgebers nicht mehr länger sichtbar waren. Ende Zitat. Wie kann man sich nun diesen großen und schnellen Umschwung erklären? Liegt es vielleicht daran, dass das Wort des Herrn freien Lauf hatte und verherrlicht wurde? Was bedeutet dann die neue Erscheinung, die die römische Kirche jetzt anzunehmen begonnen hat? In exakt dem Verhältnis, in dem das Heidentum außerhalb der Kirche verschwand, trat es innerhalb der Kirche wieder in Erscheinung. Dieser Satz ist so wichtig, dass ich ihn nochmal wiederhole, dass er gut verstanden wird. In exakt dem Verhältnis, in dem das Heidentum außerhalb der Kirche verschwand, trat es innerhalb der Kirche wieder in Erscheinung. Heidnische Gewänder für die Priester, heidnische Feste für das Volk, heidnische Lehren und Vorstellungen aller Art sind überall in Mode. Das Zeugnis des Historikers, der so entschieden über die rapide Bekehrung der Römer zum Bekenntnis des Evangeliums sprach, ist in diesem Punkt nicht weniger entschieden. In seinem Bericht über die römische Kirche unter dem Thema Einführung heidnischer Zeremonien schreibt er, Zitat, so wie die Gegenstände der Religion schrittweise auf die Ebene der Vorstellungskraft reduziert wurden, wurden die Riten und Zeremonien eingeführt, die die mächtigste Auswirkung auf die Sinne des Volkes zu haben schienen. Wäre zu Beginn des 5. Jahrhunderts Tertullian oder Lactantius plötzlich von den Toten auferweckt worden, um dem Fest eines beliebten Heiligen oder Märtyrers beizuwohnen, so hätte er mit Erstaunen und Entrüstung auf das profane Schauspiel gestarrt, das auf den reinen und geistlichen Gottesdienst einer christlichen Versammlung gefolgt war. Sobald die Türen der Kirche geöffnet wurden, müssten sie durch den Weihrauch, den Geruch von Blumen und das blendende Licht von Lampen und Wachskerzen verletzt worden sein, die am Mittag ein grelles, überströmendes und ihrer Ansicht nach frevelhaftes Licht verbreiteten. Ende Zitat. Gibbon sagt noch sehr viel mehr mit dem gleichen Inhalt. Ist es möglich zu glauben, dass dies von ungefähr kam? Nein. Es war offensichtlich das Ergebnis jener Politik ohne Grundsätze, von der wir im Laufe dieser Untersuchung schon unzählige Beispiele von Seiten des Papsttums gesehen haben. Papst Damasus sah, wenn er in einer vorwiegend dem Götzendienst ergebenen Stadt das Evangelium rein und vollständig erhalten wollte, musste er bereit sein, das Kreuz zu tragen, auf Hass und Feindschaft zu stoßen und als guter Kämpfer Jesu Christi Not zu ertragen. Auf der anderen Seite musste er einfach ebenso sehen, dass er durch das Tragen des Titels, um den sich so lange Zeit all die Hoffnung und Zuneigung des Heidentums gerankt hatten, seinen Anhängern Grund zu glauben liefern würde, dass er bereit war, sich nach dem ursprünglichen Geist dieses Titels zu richten und dass er mit Beliebtheit, Erhöhung und Ruhm rechnen konnte. Welche Wahl würde Damasus dann wohl treffen? Der Mann, der in das Bistum als Dieb und Räuber kam, über die Leichen von etwa 100 seiner Gegner, konnte hinsichtlich der Wahl, die er zu treffen hatte, nicht zögern. Das Ergebnis zeigt, dass er seinem Wesen gemäß handelte, dass er bei der Annahme des heidnischen Titels des Pontifex bereit war, die Wahrheit auf jegliche Art zu opfern, nur um seine Ansprüche auf jenen Titel in den Augen der Heiden als rechtmäßigen Stellvertreter ihrer langen Linie von Hohepriestern zu rechtfertigen. Es gibt keine Möglichkeit, die Tatsachen durch irgendeine andere Annahme zu erklären. Es ist auch offensichtlich, dass er und seine Nachfolger in dieser Eigenschaft von den Heiden tatsächlich angenommen wurden, die ihr Glaubensbekenntnis bzw. ihren Gottesdienst nicht veränderten, als sie in die römische Kirche strömten und sich um den neuen Hohepriester scharten, sondern beides in die Kirche mitbrachten. Der Leser oder der Zuhörer in diesem Fall konnte feststellen, wie vollständig und perfekt das alte babylonische Heidentum kopiert wurde, das unter der Schirmherrschaft der Päpste in die römische Kirche eingeführt wurde. Er konnte sehen, dass der Gott, den das Papsttum als Sohn des Höchsten verehrt, nicht nur trotz eines göttlichen Gebots in Form eines Gebildnisses verehrt wird, das wie in den Tagen anerkannten Heidentums durch menschliche Kunst und Erfindung gemacht ist, sondern dass ihm auch Eigenschaften zugeschrieben werden, die genau das Gegenteil derer sind, die der barmherzige Heiland besitzt, die aber exakt denen Molochs, des Feuergottes, oder Allah Mahosims, des Gottes der Festungen, entsprechen. Ebenfalls konnte er sehen, dass man etwa um die Zeit, da dem Bischof von Rom der heidnische Pontifex-Titel verliehen wurde, den Heiland Iktis, Fisch, zu nennen begann, wodurch man ihn mit Dagon, dem Fischgott, gleichstellte, und dass seitdem mehr und mehr, wie es die Umstände eben erlaubten, das, was unter der Verehrung Christi läuft, einfach nur die Verehrung eben dieser babylonischen Gottheit ist, mit all ihren Riten und Zeremonien und ihrem Prunk, exakt wie im alten Babylon. Und mir fällt gerade ein, wo man hier jetzt sagt, dass man den Jesus mit dem Iktis, mit dem Fisch gleichgesetzt hat, da wollte ich doch mal eben sagen, dann schaut doch mal auf viele Leute, die hinten an ihrem Auto so einen Fischaufkleber haben und Jesus damit reinschreiben und auch da Jesus mit dem Fisch gleichsetzen. Ihr seht also, wo solche Christen stehen, wenn ihr sowas seht. Und schließlich hat er festgestellt, dass der oberste Priester der sogenannten christlichen Kirche Roms den ihm gegen Ende des 4. Jahrhunderts verliehenen Titel so entwickelte, dass er jetzt wie schon seit Jahrhunderten mit dem gleichen Namen der Lästerung ausgezeichnet wird, wie sie ursprünglich die alten babylonischen Priester trugen. Vergleicht man nun die Umstände, unter denen der Papst zu all seiner Fülle an Macht und lästerlicher Anmaßung emporstieg, mit einer Vorhersage in Daniel, die mangels des richtigen Schlüssels nie verstanden wurde, kann man meiner Meinung nach sehen, wie buchstäblich sich diese Vorhersage in der Geschichte der Päpste Roms erfüllt hat. Worauf ich anspiele, ist die Vorhersage dessen, den man allgemein den eigensinnigen König nennt, der in Daniel Kapitel 11, Vers 36 und folgenden Versen beschrieben wird. Dieser eigensinnige König wird allseits als ein König anerkannt, der zu Evangeliumszeiten und in der Christenheit aufkommt. Doch man nimmt allgemein an, dass er ein ungläubiger Antichrist ist, der sich nicht nur der Wahrheit, sondern auch dem Papsttum und allem widersetzt, das den Namen des Christentums angenommen hat. Doch nun wollen wir die Vorhersage im Lichte der Tatsachen lesen, die wir gerade Revue passieren ließen. Und wir werden sehen, wie anders die Sache gelagert ist. In Vers 36, also aus Daniel 11, Zitat: Und der König wird nach seinem Belieben handeln, und er wird sich erheben und sich groß machen gegen jeden Gott, und gegen den Gott der Götter wird er unerhörte Reden führen. Und er wird Erfolg haben, bis die Verfluchung vollendet ist, denn das Festbeschlossene wird vollzogen. Und selbst auf den Gott seiner Väter wird er nicht achten, und weder auf den Schatz der Frauen, noch auf irgendeinen Gott wird er achten, sondern er wird sich über alles erheben. Ende Zitat. Soweit liefern diese Worte eine genaue Beschreibung des Papsttums mit seinem Stolz, seiner Lästerung und dem aufgezwungenen Zölibat sowie der Jungfräulichkeit. Die Worte jedoch, die darauf folgen, konnten gemäß jeglicher Bedeutung, die die Kommentatoren in sie gelegt haben, bisher nie in Übereinstimmung mit der Theorie gebracht werden, dass hier vom Papst die Rede ist, noch mit irgendeiner anderen Theorie. Wir wollen sie dennoch aber wörtlich wiedergeben und mit der päpstlichen Geschichte vergleichen. Dann wird alles klar, logisch und harmonisch. Der inspirierte Seher erklärte, dass in der Gemeinde Christi jemand emporkommen wird, der nicht nur große Höhe anstreben, sondern sie auch erreichen wird, so dass er, Zitat, nach seinem Belieben handeln wird. Ende Zitat. Sein Wille wird jeglichem Gesetz entgegen, sei es menschlich oder göttlich, an höchster Stelle stehen. Wenn nun dieser König ein angeblicher Nachfolger des Fischers aus Galiläa sein soll, würde sich natürlich die Frage stellen, wie es möglich sein könnte, dass er je die Mittel haben würde, zu einer solchen Machtfülle zu gelangen. Folgende Worte geben eine deutliche Antwort auf diese Frage. Er wird auf keinen Gott achten, sondern er wird sich über alles erheben. Aber wenn er sich niederlässt, wird er den Gott der Festungen, Allah Mahusim, verehren. Und einen Gott, den seine Väter nicht gekannt haben, wird er mit Gold und mit Silber und mit Edelsteinen und mit Kostbarkeiten ehren. So wird er das Volk eines fremden Gottes zu erstarkendem, so wird er das Volk eines fremden Gottes zu erstarkenden Bollwerken für sich machen, das er anerkennen und dessen Ruhm er vermehren wird. Und er wird ihnen Herrschaft verleihen über viele und das Land zum Lohn teilen. Ende Zitat. Eine Übersetzung aus dem Englischen hier. Und man beachte eben, dass hier nicht gesagt wird, dass er keinen Gott verehren wird. Der Unterschied tritt deutlich zutage. Dass er aber keinen Gott achten oder ansehen wird, zeigt, dass sein eigener Ruhm sein höchstes Ziel ist. Genau wie beim Papst, der als Vertreter Satans Anbetung erwartet. So lautet die Prophezeiung. Und das ist auch genau das, was der Papst tat und tut. Deswegen habe ich das schon mal kurz eingeworfen. Selbsterhöhung war immer der große Grundsatz des Papsttums. Und als er sich niederließ, ehrte er dabei den Gott der Festungen. Die Verehrung dieses Gottes führte er in die römische Kirche ein. Und dadurch verwandelte er das, was andernfalls eine Quelle der Schwäche für ihn gewesen wäre, in den Turm seiner Stärke. Er machte das Heidentum Roms, von dem er umgeben war, zum Bollwerk seiner Macht. Hatte sich erst einmal herausgestellt, dass der Papst bereit war, das Heidentum unter christlichen Bezeichnungen zu übernehmen, waren die Heiden und die heidnischen Priester seine innigsten und treuesten Verteidiger. Hört euch den Satz nochmal gut an. Hatte sich erst einmal herausgestellt, dass der Papst bereit war, das Heidentum unter christlichen Bezeichnungen zu übernehmen, waren die Heiden und die heidnischen Priester seine innigsten und treuesten Verteidiger. Genau wie heute. Und wenn der Papst begann, gebieterische Macht über die Christen auszuüben, wer waren die Menschen, die er dann empfehlen würde, die er befördern, ja, zu Ehre und Macht bringen würde? Das Volk, das der Verehrung des fremden Gottes am meisten ergeben war, die er in die christliche Gemeinde eingeführt hatte. Dankbarkeit und Eigennutz würden sich gleichermaßen dazu verschwören. Jovinian und alle anderen, die den heidnischen Vorstellungen und Praktiken widerstanden, wurden exkommuniziert und verfolgt. Gibbon auf Band 5 in Seite 176 erklärt, dass er verfolgt und in die Verbannung geschickt wurde, und zwar als Feind des Zölibats und des Fastens, das heißt solchen Fastens, wie es Rom erzwang. Nur die, die innig am Abfall hängen, und das konnte niemand besser als echte Heiden, wurden begünstigt und gefördert. Das ist doch heute genau dasselbe. Die, die innig am Abfall hingen, und das konnte niemand besser als echte Heiden, wurden begünstigt und gefördert. Und so ist es heute auch. Die Heiden haben alle großen Positionen. Wir sprechen doch immer von Leuten in Geheimgesellschaften, wir sprechen von Freimaurern. Wo steht denn die Erlaubnis für solche Dinge in der Bibel? Nirgends. So. Und wenn das nicht in der Bibel steht, dass Geheimgesellschaften erlaubt sind und Freimaurer erlaubt sind, dann heißt das doch, dass wir hier von Heiden sprechen, oder? Also jeder, der einer Geheimgesellschaft beigetreten ist oder Freimaurer ist, was ja auch eine Geheimgesellschaft ist, ist ein Heide. Da kann er nach außen hin tausendmal sagen, er glaubt an Jesus. Aber in der Bibel steht nicht, dass man Geheimnisse haben soll und schon gar nicht geheime Bünde oder geheime Gesellschaften. Das geht aus diesem Satz für mich ganz, ganz deutlich hervor. Nur die, die innig am Abfall hingen, wurden begünstigt und gefördert. Und so ist das heute auch. Ich werde begünstigt und gefördert, wenn ich den Katholizismus promote, wo auch immer. Dann habe ich kein Problem mit Karriere, mit Geld verdienen, mit was weiß ich nicht alles drum und dran. Aber wehe, ich habe einen anderen Geist in mir. Und ich habe da einen Zuhörer von meinem Kanal mit dem Namen Aqua Aria, der kann da auch ein Lied von singen. Und der wird sich schon angesprochen fühlen, wenn er das Video hier schaut. Und das ist bei uns eben so. Die, die innig am Abfall hingen, wurden begünstigt und gefördert. So sind sie es heute auch noch. Er hängt da nicht dran, ich hänge da nicht dran. Ja, dann werden wir nicht begünstigt und werden nicht befördert. Nee, dann haben wir eben Probleme in dieser Welt. Solche Menschen wurden von Rom in alle Richtungen gesandt, sogar bis nach Britannien, um das Reich des Heidentums wiederherzustellen. Sie wurden mit hohen Titeln ausgezeichnet, die Länder wurden unter ihnen aufgeteilt, alles nur, um den Gewinn des römischen Bischofssitzes zu fördern und den Peterspfennig von den Enden der Erde zum römischen Bischof zu bringen. Das ist doch heute genau das Gleiche. Doch weiter heißt es, dass der sich selbst erhöhende König, Zitat, einen Gott, den seine Väter nicht gekannt haben, mit Gold und Silber und mit Edelstein ehren wird. Ende Zitat. Der Grundsatz, auf dem die Transsubstantiation basiert, ist zweifellos babylonischer Art, doch ist nicht erwiesen, dass dieser Grundsatz so angewendet wurde wie vom Papsttum. Sicher und erwiesen ist aber, dass ein solcher Hostiengott, wie ihn das Papsttum verehrt, im heidnischen Rom niemals verehrt wurde. Zitat: War je ein Mensch so verrückt? Fragt Cicero, der selbst römischer Augur und Priester war, dass er das für einen Gott hielt, was es zu essen gibt? Cicero hätte das nicht sagen können, wenn es nicht so etwas wie Hostienverehrung in Rom gegeben hätte. Was jedoch für heidnische Römer zu absurd war, ist keineswegs absurd für den Papst. Die Hostie, die geweihte Oblate, ist der große Gott der römischen Kirche. Diese Hostie wird in einem mit Gold und Silber und Edelstein geschmückten Schrein verwahrt. Und so wird deutlich, dass der Papst einen Gott, den sogar seine heidnischen Väter nicht gekannt haben, heute in genau der Weise ehrt, wie es die Worte der Vorhersage andeuten. So erfüllte der Papst exakt und in jeder Hinsicht die Prophezeiung Daniels, die mehr als 900 Jahre zuvor aufgezeichnet wurde, als ihm der heidnische Titel des Pontifex verliehen wurde, und er begann, diesen Titel in die Realität umzusetzen. Kehren wir jedoch zu den Symbolen der Offenbarung zurück. Der Wasserstrom kam ja aus dem Munde des feurigen Drachen. Der Papst war, wie er es auch jetzt ist, gegen Ende des 4. Jahrhunderts der einzige Stellvertreter von Belsasar bzw. Nimrod auf Erden, denn offensichtlich erkannten ihn die Heiden als solchen an. Genauso war er natürlich auch der rechtmäßige Nachfolger des römischen Feuerdrachen. Als er nun begann, die altbabylonische Lehre der Wiedergeburt durch die Taufe zu verbreiten, nachdem er mit dem Pontifex-Titel ausgezeichnet worden war, war dies nur eine direkte Erfüllung der göttlichen Worte, dass der große feurige Drache aus seinem Mund Wasser warf wie einen Strom hinter der Frau her, um sie mit dem Strom fortzureißen. Er und die, die mit ihm dieser Sache zusammenarbeiteten, ebneten der Errichtung jenes ungeheuren bürgerlichen und geistlichen Despotismus den Weg, der direkt vor den Augen Europas im Jahr 606 nach Christus emporzuwachsen begann, als mitten in den Erschütterungen und Wirrnissen der Nationen, aufgerüttelt wie die stürmische See, der Papst von Rom zum allumfassenden Bischof gemacht wurde und die wichtigsten Reiche Europas ihn als Stellvertreter Christi auf Erden anerkannten, als einziges Zentrum der Einigkeit und als einzige Quelle der Stabilität ihrer Throne. Durch seine eigene Handlungsweise und durch die Zustimmung des universellen Heidentums Roms war er tatsächlich der Stellvertreter Dagons. Und wie er auf seinem Kopf heute die Mitra Dagons trägt, tat er es wahrscheinlich auch damals. Nun, Alexander sagt hier in einer Fußnote Folgendes: Nur ab dieser Zeit können die bekannten 1260 Jahre gezählt werden, denn vorher erschien der Papst nicht als Haupt des zehnhörnigen Tieres und als Haupt der alles umfassenden Kirche. Hier stimme ich mit Alexander nicht überein. Das Datum der päpstlichen Machtergreifung ist deutlich, historisch gesehen 538. Vigilius bestieg den päpstlichen Stuhl 538 nach Christus. Unter dem militärischen Schutz von Belisarius, wie wir lesen können, History of the Christian Church, Volumen 3, Seite 327, nach dem Besiegen der Ostrogoten und geht bis 1798, die 1260 Tage vorhergesagt, in mehreren Prophezeiungen und dann erhielt das Tier seine tödliche Wunde. Diese ist nun wieder am Heilen und beinahe vollständig genesen in 2016, wo nur noch wenige Länder, Nationen, nicht unter der vollständigen Macht des Vatikan stehen und keinen Konkordat mit dem Vatikan abgeschlossen haben. Wer dies vielleicht noch intensiver studieren möchte, dem möchte ich gerne meine 11 englischsprachigen Videos empfehlen in der Liste Characteristics of Antichrist, wo in über 25 Stunden biblische, historische und prophetische Gründe angeholt werden, um zweifelsfrei zu beweisen, dass das Papsttum der Antichrist ist. Weiterhin möchte ich hier noch auf ein kurzes englischsprachiges Video hinweisen, welches man sich unbedingt anschauen sollte. Den Link davon werde ich in der Beschreibungsbox des Videos verarbeiten. Das Tier, das wahrt, nicht ist, doch ist. Nun, Alexander fährt noch eben fort. Gibt es denn eine genauere Erfüllung von Kapitel 13, Vers 1 aus der Offenbarung? Zitat: Und ich stand auf dem Sand des Meeres. Und ich sah aus dem Meer ein Tier aufsteigen, das 10 Hörner und 7 Köpfe hatte. Und auf seinen Hörnern 10 Diademe und auf seinen Köpfen Namen der Lästerung. Und ich sah einen seiner Köpfe wie zum Tod geschlachtet. Und seine Todeswunde wurde geheilt. Und die ganze Erde staunte hinter dem Tier her. Ende Zitat. Soweit beschäftigten wir uns jetzt in von Babylon nach Rom mit dem Tier aus dem Meer. Und im nächsten Abschnitt 3 des 7. Kapitels sprechen wir über das Tier aus der Erde. Da jetzt aber fast eine Stunde vorbei ist, ist das für eine folgende Lesung. Und kommen wir noch immer noch nicht bei meiner so wertgeschätzten Schlussfolgerung. Aber das wird schon noch werden. Ich danke jedenfalls fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Und ich möchte auch hier in diesem Video nochmal kurz anführen, das ist dann zwar schon viel länger her als heute, aber trotzdem immer noch aktuell, denke ich mal. Ich bekomme die letzte Zeit unglaublich viele Kommentare von irgendwelchen Trollen, die meinen, die Bibel auf ihre Art und Weise erklären zu müssen, die meinen, der Gott des Alten Testaments wäre nicht derselbe Gott des Neuen Testaments und diese ganze Sabbatsachen immer in Fragen stellen. Und ich möchte nur noch mal eben deutlich in diesem Video jetzt eben zumindest zum Abschluss sagen, in der Zukunft werde ich solche Kommentare, die die Wahrheit verdrehen, auf meinem Kanal löschen. Wenn jemand unbedingt solchen Mist verbreiten möchte, dann soll er das tun auf anderen Videos oder er kann mir eine private Nachricht schicken. Mein YouTube-Kanal ist einer von denen, auf den YouTube-Kanal geht und man schaut in die About-Section, also über oder mehr oder wie das auf Deutsch heißt, weiß ich nicht, bei mir steht immer About, ne? Wo man auch mein Glaubensbekenntnis lesen kann, da gibt es die Möglichkeit, eine private Nachricht zu schicken an mich, Jörg, von YouTube-Kanal Joggler66. Wenn ihr dann solche Dinge loswerden wolltet, oder besser gesagt, wenn ihr meint, dass solche Dinge einer Diskussion bedürfen, einer Antwort bedürfen, dann sendet mir das in solchen privaten Berichten. Meine Videos sind dafür da, um Leute mit der Wahrheit aufzuklären. Und die Wahrheit ist die Bibel, so wie Gott sie gemeint und geschrieben und für uns dargelegt hat. Und nicht für irgendwelche privaten Interpretationen zugelassen. Und ich bin es müde, auf solche Kommentare ein- oder zweimal einzugehen und dann doch immer verunglimpft zu werden. Das nehme ich nicht länger hin. Ich bin nicht dafür da, um Freunde zu machen, um eine große Volkschaft zu haben. Ich bin dafür da, um das Wort Gottes in dieser wichtigen Zeit, in der wir leben, zu verbreiten. Und das werde ich tun. Und irgendwelche Trolle werden mich da nicht von abhalten. Und eure Kommentare werden in der Zukunft gelöscht werden. Aber genauso freue ich mich über alle ehrlichen Kommentare und ehrliche, das heißt im geistigen Sinne ehrlich gestellte Fragen und Anfragen und was auch immer, die sind wie immer willkommen. Und versteht mich nicht verkehrt. Es ist nicht, dass ich Kritik lösche und Lob behalte. Ich habe auch nichts gegen Kritik. Aber dann muss diese Kritik basiert sein auf der Bibel und nicht auf persönlicher Interpretation davon. Das ist der Punkt. Ich habe früher niemals Kommentare gelöscht, aber es nimmt momentan so viel Überhand, dass ich da keine Rücksicht mehr drauf nehmen kann. Meine Videos sind dafür da, dass Leute, die diese Dinge nicht kennen, kennenlernen und sich dann nicht von irgendwelchen Trollen, die Falschlehren über Kommentare verbreiten, missleiten lassen und wieder wegkommen von der Wahrheit. Dafür dient mein Kanal nicht. So, das muss ich nochmal gesagt haben. Wie gesagt, schönen Dank fürs Zuhören und Zuschauen. Gott schütze euch und bis zum nächsten Mal. Joggler 66, Hour of the Truth, Stunde der Wahrheit, meldet sich ab und sagt Tschüss.